wird gefahndet wie befohlen nach der sogenannten Esmeralda. Sie beging das Verbrechen von Hexerei, Zauberkunst und Teufelsbund. Streng bestraft wird, wer ihr hilft und sie versteckt, ausgenannten Mund. Der König hat befohlen, das Zigeunermädchen zu verhaften und die Domwache wird die königlichen Soldaten bei der Suche nach ihr unterstützen. Die Domwache, aber wir haben doch keine militärische Befugnis. Jetzt schon. Dank allerhöchster Ermächtigung. Ich verlasse mich darauf, dass Sie mir das Mädchen herschaffen. Selbstverständlich, Hochwürden. Ja, die Zigeunerin Esmeralda, jetzt oder nie wird sie zu Fall gebracht. Das Feuer brennt für Esmeralda, wir hetzen sie mit Fackeln durch die Nacht. Ja, die Zigeunerin Esmeralda, jetzt oder nie wird sie zu Fall gebracht. Das Feuer brennt für Esmeralda, wir jagen sie mit Fackeln durch die Nacht. Keine Sorge, mein Junge, wir werden sie finden und fassen. Die Bösen sollen der Strafe nicht entgehen, die Seelen der Bösen dürfen nicht bestehen. Die Bösen sollen der Strafe nicht entgehen. Überall hier in der Stadt suchte nun 1000 Wölfe nach dem Lamm. Zwei Kunstige, mit denen er uns erstmal gerade führt. Und der Stratege der nächtlichen Jagd war der Herr von Notre Dame. Vier Kunststücke, für den der uns Esmeralda führt. Man durchsuchte das Haus von den Hochen, nachdem man den Hinweis bekam. Doch die Puffmadam schrie, hier war sie noch nie und sie schwor. Wir suchen La Esmeralda. Nie gehört den Namen. Aber vielleicht kann ich mit einem meiner Mädchen dienen. Oh, Hauptmann Phoebus. Schön, dass Sie auch mal wieder vorbeikommen. Ist das Ihr Etablissement? Allerdings. Und jemand wie Sie sollte nicht herkommen. Das könnte Ihrem makellosen Ruf schaden. Niemand mehr drin, Hochwürden. Wahrscheinlich nur raffiniert versteckt. Wenn Sie wollen, dass Ihr Haus stehen bleibt, geben Sie uns das Zigeunermädchen heraus. Ich kenne kein Zigeunermädchen. Also gut. Wir fackeln das Haus ab und wenn es, wie Sie sagen, wirklich leer ist, können wir ja auch die Tür verbarrikadieren. Nein, nein, das dürfen Jetzt. Sie nicht! Hier! Ja. Muss eine Lehre erteilt werden. Anzünden! Sind Sie taub? Hauptmann! In der Hand die Fackel hörte er, was man befahl. Verweigern Sie den Gehorsam, trotz ausdrücklichen Befehls. Und Verstand, es gibt Momente, da hat man. Ich wusste es. Sie hat auch Sie verhext. Wollen Sie eine vielversprechende Laufbahn Ihretwegen aufgeben? Hauptmann, führen Sie meinen Befehl aus. Hilft den Verstoßenen.